Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Tuxcast.de News. Florian, heute ist die 10. Show. Ich weiß, aber mal abgesehen davon, dass ich nicht bis 11 zählen kann, muss ich sagen, wenn Sie das Produkt als Ganzes betrachten, werden Sie uns zustimmen, denke ich, dass dies der angemessenere Name ist. Okay, wenn du meinst. Ach verdammt, Tore, jetzt habe ich den Text vergessen. Naja, dann versuchen wir mal das nochmal mit den Ganzen in der nächsten Show. Okay, dieser Satz, den wo ich soeben gesagt habe, ist ein Zitat vom Microsoft-Manager Terry Marison. Du meinst jetzt aber nicht das mit dem Teil, ich kann nicht bis 11 zählen, oder? Doch, eigentlich schon. Aber fangen wir doch am besten nochmal von vorne an. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Tuxcast.de News. Heute ist der 4.10.2014. Ihr könnt live mitschreiben auf Freenode unter dem Channel Tuxcast.de. Wir haben auch eine Webseite und Tore, da hat sich doch irgendwas getan. Erzähl mir mal, was sich da getan hat. Außer, dass unser Humor pro Sendung immer schlechter wird, hat sich der da noch nie gut getan. Der war noch nie gut. Erstmal haben wir in der Navigationsleiste jetzt den Reiter YouTube, da ich das YouTube-Plugin, was ich eingebaut habe in die Webseite, sowas von kaputt gemacht habe, mit dem Versuch, das HTTPS unterstützungsreif zu machen, so kaputt gemacht habe, dass es nicht mehr funktioniert, ist da jetzt die YouTube-Verlinkung. Außerdem hat uns Nico eine E-Mail geschrieben, der die RSS-Podcasts für Tuxcast.de News sehr häufig benutzt und der wollte halt gerne eine Verlinkung zu den Podcasts oder zu den RSS-Feeds gerne in der mobilen Variante, da ich aber nicht viel da einstellen kann, weil ich kein Geld ausgebe für eine Premium-Variante, oder besser gesagt wir, habe ich das rechts, also auf der Desktop-Ansicht ist das rechts im Slider zwischen Kategorien und Werbung. Da sind jetzt die Verlinkungen mit dem RSS-Feed und in der web-mobilen Variante ist das dann ganz einfach nach unten scrollen, bis dann RSS-Tuxcast.de News erscheint. Und das war's auch schon eigentlich es gibt noch eine Änderung. Und zwar im Live-Reiter, da solltest du jetzt nicht drauf gehen, weil sonst läuft der RAM voll. Mhm. Da hat sich Folgendes getan, wir haben wieder den originalen Twitch-Stream wieder drin, nicht so einen externen Player, weil der externe Player, da konntet ihr erstens nicht die Qualität auswählen, die ihr haben wollt. Und zweitens, der Vollbildmodus, der ging da nicht. Das hat jetzt zur Folge, dass alle, die HTTPS benutzen möchten, für den Stream das umschalten müssen, weil Twitch das nicht unterstützt. Aber angeblich arbeiten die ja da so konzentriert daran. Naja, mal gut, mal gucken, wann das kommt. Mhm, ja. Hoffen wir mal bald, weil das nervt nämlich ziemlich heftig. Ja. Okay, fangen wir mit der ersten News an, würde ich sagen. Nämlich, es geht um das Internet der Dinge. Der Chiphersteller ARM, also dürfte hoffentlich jeder, der wo ein Handy irgendwie hat, bekannt sein, hat das freie Betriebssystem bzw. die Softwareumgebung Embed IoT Device Platform veröffentlicht. Damit will ARM die Entwicklung im Bereich der IoT, also sprich Internet der Dinge oder Internet of Things, vereinfachen und beschleunigen. Wer sich fragt, was es ist, das sind halt einfach alles an Geräte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Spülmaschine oder solche Geräte, die wo dann auch ins Internet hin und her funken und das nennt man dann Internet der Dinge. Die ganze Plattform und so weiter ist gedacht für den Cortex-M-Prozessor von ARM. Die Software bringt schon solche Funktionalitäten mit wie Sicherheit, Kommunikation und eben auch was Verwaltung betrifft. In diesem Quartal sollen noch die Alpha-Version erscheinen und die stabile Version ist für Oktober 2015 geplant. Die ersten Geräte werden wahrscheinlich 2015 erscheinen. Die Software und das Betriebssystem basieren auf offenen Standards, das ist natürlich toll. Es gibt dann auch noch eine Embed Device Server Version, die aber lizenziert werden muss. ARM bietet auch dazu eine Anlaufstelle an für Entwickler, also das ist eine Seite namens embed.org für Projekte, Dokumentationen, Repositories für Softwarekomponenten, Datenbank für Hardware Development Kits und vieles mehr. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, man hat, glaube ich, auf der IFA schon einen Haufen Zeugs gesehen, was irgendwie was mit Home Automation zu tun hatte, also mit Haus Automation, also dass ich im Prinzip sage, so, ich stehe jetzt jeden Tag um 7 Uhr auf und dann möchte ich, dass meine Kaffeemaschine den Kaffee runterlässt oder sowas. Das war bis jetzt glaube ich, noch so eher, also ich war nicht da, aber ich habe die heiße Show verfolgt und auch ein bisschen Artikel drüber gelesen, was da so war. Und es ist wirklich sehr stark einfach noch so der Punkt, wo man Geräte hat, wo dann eine App draufläuft und dann kann man irgendwas steuern. Aber so der Gedanke dahinter, dass man irgendwas verknüpft, der ist nicht da. Und das liegt halt wirklich einfach sehr stark daran, weil das jeder so irgendwie sein eigenes Protokoll verwendet und nichts irgendwie standardisiert ist. Und deswegen würde ich eigentlich schon hoffen, dass da ARM hoffentlich was Ordentliches macht, damit man da auch dann wirklich was bauen kann. Aber ich glaube, dass das dann wirklich nur wieder für diesen Chip ist und aber es kann ja, es ist Open Source, es kann portiert werden. Mal schauen. Ich bin gespannt, ganz ehrlich. Ich hoffe, aus der Home Automation wird noch was, weil wenn ich will meinen Kaffee sofort, wenn ich aufstehe. Punkt. Ich nicht. Okay. Kommen wir zum Drucker. Genau, und zwar wird Cups 15 Jahre alt. Yay. Und zur Feier gibt's, also erstmal, was ist Cups? Das ist der freie Unix-Drucker-Service unter Unix. Das gibt's auch unter Mac OS X und auch unter Linux halt. Und das hat jetzt halt zur Feier der 15 Jahre Cups die Version 2.0 spendiert bekommen. Jetzt denkt man 2.0, das klingt ja nach richtig viel Funktion und das ist ja ein richtiger Sprung. Aber die Aufmerksamkeit geht, wie bei den meisten auch bei Distributionen, eher auf die Sicherheit und Geschwindigkeit. Was dazugekommen ist, ist die Überprüfung von TLS. Zertifikaten, das ist nämlich wichtig, weil kein OpenSSL mehr unterstützt wird, sondern GNU TLS. Cups kriegt auch eine neue, aktualisiertere Dokumentation. Und das war's eigentlich auch von der 2.0. Eine Frage, also weil du gesagt hast, es hat nicht einen Haufen neue Funktionen gegeben. Was glaubst du, also was würdest du sagen, was so ein Druckerdienst aussagt, dass er drucken kann und das vielleicht noch irgendwie viel hin und Also ich her? glaube, bei der Druckerunterstützung gibt es noch ein paar Drucker, die, glaube ich, nicht unterstützt Ja, werden. aber Cups, glaube ich, kümmert sich ja, also Cups ist ja die Software, aber dann die Druckertreiber und sowas, glaube ich, hat ja mit Cups wieder überhaupt nichts zu tun. Oder? Ich weiß es nicht Ja, wirklich. ich weiß nicht, ich glaube, ein paar haben die auch dabei, aber ich glaube, ein paar sind dabei. Aber ein paar kommen auch von anderen. Ja, Also das das stimmt. sollte eigentlich schon meiner Meinung nach der Hersteller dafür sorgen, dass das drunter läuft und nicht die Leute, weil sonst haben wir immer das Problem, dass irgendwie ein Drucker rauskommt, dann läuft er vielleicht unter Windows, aber unter Unix-Systemen schaut er wieder schlecht aus. Oder unter Linux, beziehungsweise unter Mac oder so. Kennst du eigentlich GNU TLS? Jetzt Ich so habe schon mal was spontan? davon gehört. Weil ich kann das noch gar nicht. Deswegen hat mich das überrascht, dass sie von OpenSSL weggegangen sind. Und dahin scheinen ja irgendwelche Gründe dazu zu geben. Also ich könnte nicht mal sagen, was es ist, aber ich habe davon mal gehört. Ja, muss ja sowas Ähnliches wie OpenSSL sein, ne? Ja, es Würde gibt ich ja ein mal paar behaupten. mehrere Forks. Ich glaube, wir hatten Ja. mal den einen von Google, ich weiß den Namen nicht mehr. Gibt Ja. auch, gibt's nicht, heißt es nicht andere auch irgendwie Libre SSL oder so? Ach, Hm, egal, ich weiß es nicht. es gibt viele. Aber kommen wir denn zu OpenWrt. Genau, zu dem Alternativen, sage ich jetzt mal, Router-Betriebssystem, beziehungsweise man kann sich natürlich aus jedem Gerät einen Router irgendwie zusammenbauen. Das sind ja auch nur kleine Computer. Da gibt es eine neue Version, nämlich die 14.07. Ich zähle euch mal die Features auf. Ich möchte es ganz schnell machen, weil das natürlich viele nicht interessiert. Es gibt jetzt eine native IPv6-Unterstützung. System-Update können nun durchgeführt werden, wenn das System auf einem NAND-Flash-Speicher liegt. Snapshots von Dateisystemen können erstellt werden. Kernel wurde aktualisiert von Version 3.3 auf 3.10. Procd wurde als neues Init-System eingeführt. Konfigurationen können nun getestet und wieder zurückgesetzt werden. Das Trigger-System wurde vereinheitlicht und startet nun Systemdienste nach Änderung automatisch neu. Und eine Datenvalidierungsschicht wurde hinzugefügt. NetFD konfiguriert nun auch WLAN-Schnittstellen und die Firewall-Regeln und Zonen können so eingestellt werden, dass sie dynamisch arbeiten. Ein neuer schlanker MDNS-Daemon wurde eingeführt und mit RPCD kann nun aus der Ferne per JSON-RPC auf UBUS zugegriffen werden. Der Paketführer wurde komplett überarbeitet, weil die Entwickler nicht mehr mit der Qualität zufrieden waren und kommen jetzt so OpenSUSE. Das ging mal schnell. So Ja. schnell ging das ja noch gar nicht bei unserer so einer langen Liste von Features. Kommen wir zu Umsuse 1104, nicht 1104, sondern 114. Und zwar endet da die offizielle Unterstützung dafür. Bei OpenSUSE gibt es normalerweise oder beziehungsweise immer 18 Monate Updates von Entwicklern. Und das ist halt die offizielle Sicht. Danach gibt es halt keinen offiziellen Support mehr und dann ja, können noch Updates kommen, aber es gibt keine Garantie mehr. Für Leute, die längeren Support haben wollen, die können entweder kostenpflichtig die SUSE Enterprise Linux kaufen oder sich das Evergreen-Projekt angucken, was 3 Jahre Support gibt für ausgewählte Versionen. Und zwar haben die das gerade für 11.1. Also vielleicht für die, die jetzt nicht so einen leistungsstarken PC haben, vielleicht ist das Evergreen-Projekt da was. Der Support von OpenSUSE 11.04, wenn man es streng genommen hätte, wäre eigentlich schon dieses Jahr Juli ausgelaufen, aber die Entwickler haben bis heute es noch unterstützt. Und eigentlich wollten die eigentlich noch weiter die Update mit Updates beliefern, weil sie halt die Version so schön finden. Jedoch haben die, glaube ich, besteht das Team aus fast nur 2 Leuten, die das machen. Deswegen könnt ihr es halt nicht halten, damit halt die anderen Versionen, die wirklich auch einen Anspruch darauf haben, also offiziell, somit haute das nicht hin. Updates sollen noch kommen, aber es gibt keine Garantie darauf, dass welche kommen müssen. So, ihr könnt es noch nutzen, aber wenn jetzt zum Beispiel eine neue Bashlücke ist oder es kommt ein Patch für eine neu entdeckte Bashlücke oder sonstiges Sicherheitslücken, kommt da ein Patch rein. Den müsst ihr nicht unbedingt bekommen unter OpenSUSE 11.04. 11.04, 11.4, so. Da geben die halt keine Garantie drauf. Deswegen sollte man sich vielleicht eher das Evergreen-Projekt angucken, SUSE Enterprise Linux oder 13.1. Gut, dann kommen wir zur Chromecast-Konkurrenz von Firefox. Genau, also nicht vom Firefox, sondern mit Firefox OS. Ja, mit Firefox. Das Projekt wurde angeblich ins Leben gerufen, da die Entwickler von Chromecast von Google enttäuscht waren. Was geht's eigentlich? Vielleicht sollte ich so anfangen. Es gibt einen, also ich hoffe, jeder weiß ungefähr, was ein Chromecast ist, aber ich erkläre es nochmal, weil es, ich glaube, noch ziemlich neu ist, das Ganze. Die neuen Smart TVs haben die Möglichkeit, dass man da irgendwelche Medien draufwirft. Also ich habe eine Musik auf mein Handy und dann kann ich die ganz einfach auf dem Smart TV übertragen. Bei Samsung-Fernseher unterstützt das. Es gibt dann auch ältere Fernseher, zum Beispiel, wir haben noch einen im Haus, der kann, außer dass er mehr oder weniger ein HDMI, also ein Monitor ist, ein Full-HD-Monitor im Prinzip, oder ein Full-HD-Fernseher besser gesagt, kann der nicht viel. Und den könnte man mit so einem Chromecast-Ding von Google erweitern. Jetzt, wie gesagt, sind halt die Entwickler, haben es halt gesagt, also von Matchstick, dass sie mit dem Teil nicht zufrieden sind. Die wollen also ein Konkurrenzprodukt dazu entwerfen. Und das Schöne an dem Teil ist wirklich, dass das, also die Software und die Hardware soll offen sein und mit Firefox OS laufen, was angeblich, also zumindest haben sie es gesagt, von Mozilla zertifiziert sein soll. Es lassen sich dann, wie im Prinzip eigentlich schon erwähnt, Filme und Spiele streamen, ohne dass es Zustimmung Dritter oder Reviews wie bei Google verlangt. Die API-Bibliothek soll für Sender-Apps, also zum Beispiel in meinem Fall wäre das das Handy, das wo eben dann das überträgt, also die Bibliothek soll für Android und für iOS zur Verfügung stehen. Der Matchstick ist eigentlich eine Kickstarter-Kampagne, der hat aber sein Ziel schon bei weitem erreicht. Wer das Ding will, kann jetzt einen bestimmten Betrag spenden und dann, glaube ich, kriegt er das Ding billiger. Wer jetzt nicht spenden will und sagt, ich will wirklich das Teil dann sehen, wenn es fertig ist und dann erst kaufen, der kann das wahrscheinlich im Februar 2015 machen. Genau. Jo. Dann kommen wir zu der Linux Foundation. Genau, die wollen eine Plattform für virtualisierte Netze aufbauen und gründen, mit Hilfe von großen Firmen. Das Ganze nennen sie dann Network for Functions Virtualization. Das soll der Ersatz von physischer Hardware für Netzwerkaufgaben sein. Näher wurde das nicht betitelt. Das kann durchaus mehr sein, was man damit machen kann. Unterstützung gibt es halt von IBM, HP, Dell, Cisco, AT&T, Vodafone und China Mobile, also doch ziemlich große Firmen. Und die beteiligten Firmen hoffen halt, dass die Kosten und Risiken für Netzwerkaufgaben deutlich reduziert werden. Und der Code soll halt unter der Apache-Lizenz 2.0 stehen. Also das heißt, es ist offen. Und es kann doch vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant werden. Gut, dann kommen wir zu Tor. Genau. Ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass jeder weiß, was Tor ist, also das Tor Project und was der Firefox ist. Tor ist im Prinzip die Anonymisierungssoftware und Firefox ist ein Browser. Eigentlich gehören die nicht wirklich so zusammen. Und was ich euch jetzt erzähle, das sind alles nur Gerüchte, weil nämlich, also eigentlich ist so, dass in der Mailingliste von Tor stand, dass die irgendwas mit einer Firma oder so zu tun haben und diese Firma macht einen Browser und der Browser hat so 10 bis 20% Marktanteil und so circa 2,8 Milliarden Internetnutzer. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler drin. Ja, auf alle Fälle einen Haufen Nutzer und warte, jetzt muss ich mal nachschauen. Milliarden, es stimmt. Geschätzt 2,8 Milliarden. Und ich hätte gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe mich gar nicht vertan. Auf alle Fälle ist dieses, das steht da so drin in der Mailinglist. Und es ist so, dass genau dieses Bild im Prinzip am besten zum Firefox passt. Also es gibt jetzt auch nicht allzu viele Browserhersteller, die wo irgendwelche mit den Daten haben. Von dem her, wahrscheinlich kommt da nur Mozilla ins Spiel. Das Ganze soll ganz einfach so funktionieren, dass man im Prinzip, also wenn man sich den Firefox installiert, also dass man wirklich den Firefox, also es kann dann sein, dass wir jetzt irgendwann mal, wer sowieso den Firefox installiert hat, dann irgendwo ein Button erscheint oder so, oder vielleicht in den Einstellungen, wo dann einfach steht, anonymisiere meinen Traffic oder leite meinen Traffic über Tor oder was auch immer. Und wieder Lumen von Mozilla. Also wieder Lumen, so heißt der, von Mozilla hatte dann auch bestätigt, dass man mit dem Tor Project verhandeln würde. Also die haben das auch bestätigt. Von dem her, wahrscheinlich ist die Firma, die wurde genannt worden ist. Und natürlich, wahrscheinlich ist das größte Problem dann wirklich, weil man muss jetzt sagen, das ist dann nicht mehr so ein Feature, wo irgendwelche nutzen, die wo es dann auch wirklich brauchen, sage ich jetzt mal. Also die wo jetzt da wirklich drauf angewiesen sind, sondern das nur könnte dann theoretisch jeder nutzen. Also auch wenn er jetzt da nicht, wenn er jetzt einfach sagt, ja, ich mag das eigentlich nicht, wenn irgendwer da meinen Traffic mitliest oder wenn die NSA das mitliest. Wenn sie natürlich danach sofort auf Facebook gehen, bringt das auch wieder nichts. Aber wenn sie jetzt im Internet surfen, sich nirgends einloggen und dann dürfte da eigentlich das alles gut funktionieren und dann wird das verschlüsselt. Und weil das eben so eine große Nutzerbasis wird oder werden könnte, also es steht ja noch in den Sternen, ob das auch wirklich passiert, was jetzt hier so steht. Wenn das wirklich, dann wäre das natürlich für Geheimdienste ein Riesenproblem. Ich glaube, das kann man sich ja vorstellen, weil dann haben sie wirklich so viele Leute auf der Liste, dass man nicht mehr sagen kann, okay, die überwachen wir jetzt aber ein bisschen spezieller, sondern es ist dann wirklich, es sind dann so viele, verdammt viele Informationen, dass es wirklich schwierig wird für die Geheimdienste. Das will ich damit eigentlich sagen. Genau. Aber wir wissen es noch nicht, also lassen wir es mal dabei stehen. Kommen wir zu AMD. Genau, und zwar unterstützt der neue AMD-Treiber, der rausgekommen ist, nun offiziell die AMD Radeon R9 285, Ubuntu 14.04 und Red Hat Enterprise Linux 7.0. Verbesserungen gibt es am Installer und es wurden auch Fehler behoben bei The Witcher 2 mit flackernden Effekten waren das. X-Plane abstürzen und Probleme mit externen Monitoren. Also da war schon eine Reihe von Sachen angeführt im Artikel. Wer das gerne mal sich angucken möchte und gucken möchte, vielleicht ist ja euer Fehler dabei, den ihr hattet. mit dem AMD-Treiber. Auf jeden Fall, ja. Fehlerverbesserungen sind immer gut. Kommen wir zu Quantencomputern. Okay, was sind Quantencomputer? Quantencomputer ist eine Art, einen PC zu bauen, die wo in der Theorie verdammt schnell sind. Sie sind aber auch extrem empfindlich. Also es ist nicht wirklich leicht, dass man die zum Laufen bringt. Aber vielleicht sollte man erstmal die Frage vorher lösen, warum zur Hölle brauchen wir eigentlich einen Quantencomputer? Funktioniert es nicht so, wie es aktuell läuft? Es läuft aktuell auch und es ist auch immer noch so, dass wir auf den gleichen Platz immer mehr Transistoren setzen können. Also das Mooresche Gesetz, ich weiß nicht, ob das vielleicht dem einen oder anderen was sagt, das ist, glaube ich, von so einem Intel-Typen mal aufgestellt worden und das Ding besagt einfach, dass alle 12 bis 24 Monate sich die Rechenleistung auf derselben Fläche verdoppelt. Also jetzt nicht, dass man sagt, man klatscht jetzt zwei CPUs übereinander und dann hat man mehr Power oder sowas, sondern wirklich auf derselben Fläche. Also damit man die Transistoren kleiner bauen kann, damit das dann eben funktioniert. Das hält sich eigentlich noch tapfer. Es würde auch immer weiter nach hinten geschoben, dass dieses Gesetz irgendwann nicht mehr funktionieren solle. Aber es wird nicht bis ins Unendliche funktionieren. Irgendwann sind nämlich die Grenzen in Anführungszeichen in der normalen Welt erreicht. Also wenn ein Transistor die Ausdehnung weniger der Atome erreicht. Entschuldigung. Auch wird irgendwann die Integrationsdichte nicht mehr indirekt proportional zum Preis steigen bzw. sinken. Das heißt, sie werden einfach zu teuer. Damit meine ich Folgendes, dass es irgendwann einfach finanziell keinen Sinn mehr macht, dass man die immer kleiner baut, weil es irgendwann mal so teuer wird, dass sich das sowieso keiner leisten kann und dann verdoppelt man es einfach. Das macht dann in der Hinsicht wieder keinen Sinn. Also, wir sehen, wir haben irgendwo ein Ende. Wir brauchen aber immer mehr Power. Und deswegen, glaube ich, sind wir uns eigentlich einig, dass wir da eine neue Technik brauchen. Und da würde der Quantencomputer hineinpassen. Aber wie schon gesagt, ein Quantencomputer ist einfach das Problem mit der Instabilität. In unserer Welt kann man alles exakt messen, so einigermaßen. In der Quantenwelt geht das nicht so toll. Der PC sollte möglichst gut von der Umwelt abgeschirmt werden, um das Vorhandensein von Quanteneigenschaften so lange wie möglich auszudehnen. Also das ist so ein Punkt. Das wäre eben eine Möglichkeit. Er könnte aber auch mit einer mit einer eingebauten Fehlertoleranz arbeiten. Topologische Quantencomputing wäre ein Kandidat dafür, aber auch geometrische Quantencomputing. Also das geometrische Quantencomputing. Das ist alles sehr mathematisch und sehr technisch und wer sich da wirklich tiefer einarbeiten will, der muss sich da ziemlich anstrengen. Das hat auch was mit der Quantenphysik zu tun. Also wir sind hier wirklich im Bereich der Quanten und so funktioniert das dann auch. Also das Thema ist sehr komplex und aber ich hoffe wirklich, dass wir da irgendwann mal was sehen, weil ich glaube, oder man wüsste, dass man da eben richtig extreme Rechenpower dahinter bringen würde. Dann kann man das Cracken von Software oder so beginnen oder nicht das Entschlüsseln von Keys oder sowas. Gut, kommen wir zu Nvidia. Genau, und zwar ist das, finde ich, eine doch etwas traurige Nachricht für die Nutzer eines freien Nvidia-Treibers, für die, die vielleicht Aussichten haben, sich einen neuen Nvidia-Chip zu kaufen. Und zwar sagt Andy Ridger von Nvidia zu dem Nouveau-Projekt, das ist jetzt mehr oder weniger ein Zitat, das habe ich so ein bisschen gekürzt gerade noch. Und zwar die neuen Nvidia-Chips von der aktuellen Maxwell-Generation haben drei Sicherheitsebenen. Und einmal die Non-Secure-Ebene, die halt nicht überwacht wird, die Heavy-Secure-Ebene und die Light-Secure-Ebene. Und je nachdem, wie weit halt die Firmware oder besser gesagt der Treiber da eindringen kann in dieses Sicherheitssystem und durchkommt und diese Schlüssel lösen kann, desto mehr Zugriff hat man halt auf die Hardware. Hat man nicht den vollen Zugriff, hat man halt keinen vollen Zugriff auf die Hardware. Was ja in dem Falle von den freien Treibern ja so ist, weil die ja nicht die Schlüssel von Nvidia bekommen können, nach Andy Ridgers Ansagen, oder besagt, nach Andy Ridger kann man die nicht einfach so den geben. Die sollen aber trotzdem versuchen, das Beste daraus zu machen, finde ich irgendwie komisch, weil letztendlich meint er, man kommt nicht über die HS-Ebene. Und weil das halt, es ist so ein bisschen vergleichbar wie mit Secure Boot. Und wenn man halt da ein bisschen dran rumfrickeln möchte, dann kommt man also der freie Treiber, es wird für den freien Treiber ziemlich schwierig, damit klarzukommen. Nvidia will aber den Schritt gehen, dass die proprietären Treiber und die freien kombinierbar sind. Inwieweit das jetzt funktionieren soll oder wie das umgesetzt werden soll, hat er jetzt nicht gesagt. Aber das könnte doch recht interessant werden, vor allem für die, die den freien Treiber benutzen wollen. Gut, kommen wir zu CentOS. Genau, da gibt's nämlich eine neue Version, die Version 5.11 oder 5.11. Sie beruht auf der Red Hat Enterprise Linux Version 5.11. Na, wer hätte es gedacht? Das sind also praktisch dieselben Versionen. Das Ganze wird dann mit 7 Jahren lang mit Updates versorgt. Da man muss, also im Prinzip ist ja CentOS so der freie Nachbau, also auch die kostenlose Version, wo man versucht halt der Red Hat Enterprise Linux nachzubauen. Aber die Pakete hängen dennoch ein bisschen hinterher, weil sie einfach öfters mal angepasst werden. Dann kommen wir zur Kernel-Version. Das ist die Kernel-Version 2.6.11, 18, also 2.6.18. Das ist natürlich nicht die aktuellste Version, aber natürlich ist es hier einfach wichtig, dass man auf Stabilität setzt. Es gibt bessere Unterstützung von Speichergeräten und die Einstellungsmöglichkeit, den Timeout-Wert von I/O Error Recovery Kommandos zu verändern. Das LSI Megarate SAS 9360 bzw. 9083, die Treiber davon, werden nun offiziell unterstützt. Die Möglichkeiten des Debuggings wurden verbessert. Des Weiteren wurde Samba dadurch verbessert, da das Format der Trivial Database Dateien geändert wurde. Und das war's auch schon. Dann kommen wir zur letzten News, zu einer Gaming News. Ja, und zwar scheint es ja doch ganz gut bergauf zu gehen für Linux Gaming. Letzte Woche war es letzte Woche? Ich glaube letzte Woche CSGO und diese Woche Borderlands 2. Und zwar ist Borderlands 2 nun offiziell für Linux verfügbar. Und zwar im Steam Store. Unterstützen tut es offiziell aber nur den Nvidia Treiber oder besagt die Nvidia Grafikkarten. Intel und ARTi-Chip-Sätze sind laut Gearbox nicht offiziell unterstützt. Aus eigener Erfahrung mit den AMD, mit der AMD-Grafikkarte, die ich drin habe, das ist die Radeon HD 800, nee, 8800M Series mit den FGLRX 2.13 Treiber. Da hat es ohne große Anstalten ziemlich gut funktioniert. Das war ziemlich performant, das konnte man auf jeden Fall spielen. Was dann viel wichtiger vielleicht ist, ist, dass das Pre-Sequel, was am 17. Oktober erscheinen soll, auch gleich am Start mit Linux kommen soll. Und das war's. Gut, dann, Mensk, hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwas, was noch irgendwie relevant ist? Ich glaube nicht, oder? Nö, noch Gut, nicht. Ne. dann, wenn ihr jetzt nach der Show euch denkt, ich möchte den zwei irgendwas zusagen oder sagen, dass sie das Ganze hier toll machen oder dass sie das Ganze hier richtig schlecht machen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an entweder uns beide, das geht mit kontakt@tuxcast.de oder jeweils für unsere Vornamen, also ich heiße Florian, er heißt Tore, @duxcast.de. Wenn ihr das Ganze hier live sehen wollt, wir streamen das nämlich live, dann passiert das normalerweise, wenn uns nicht dazwischen kommt, am Samstag um 19 Uhr. Wenn ihr wissen wollt, wann wir streamen oder wenn sich irgendwas ändert, dann würde ich euch empfehlen, schaut auf unserer Website vorbei. Das ist in dem Fall, dafür ist sie gedacht, größtenteils, damit ihr einfach wisst, wann wir streamen und dass wir auch da eben den Stream einbauen. Also gibt es dann diesen Reiter Live, den wir vorher schon besprochen haben. Genau. Okay. Ciao. Ciao.